böses Kind, du loses Mädchen. Ach, wenn erlang ich meinen Zweck, tu mir den Koffi weg. Herr Vater, sei doch nicht so scharf, wenn ich des Tages nicht träume, mein Tschechen Koffi trinken darf, so bin ich ja zu meiner Qual wie ein verdorrtes Ziegen. Thank you.